das und das und das, das ist nicht so. Es könnte sein, dass dein Sheikh Magier ist. Ja? Aufpassen in diesem Sammlung, Barakallahu fiik. Das war die Wiederholung für die ersten 12 oder 13 Hadithe. Und jetzt machen wir, Barakallahu fiik, und fangen wir mit dem Kapitel 2. Und zwar Babu Tauba. Babu At-Tauba. باب التوبة قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط أحدهما أن يقلع عن المعصية والثاني أن يندم على فعلها والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة وأن يبرأ من صاحبها فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه وإن كانت حد قذف نحوه مكنه منه أو طلب عفوه وإن كانت غيبة استحله منها ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سورة النور الآية 31 وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه سورة هود الآية 3 وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سورة التحريم الآية 8 Das zweite Kapitel. Das ist Kapitel von der Reue. Taubah heißt das. Dazu sagen die muslimischen gelehrten Ulama, dass die Reue bei jeder Sünde Pflicht ist, wenn es sich um eine Sünde zwischen einem Diener Allahs und Allah, dem Erhabenen, handelt, die nicht mit dem Recht eines anderen Menschen zu tun hat, hat sie drei Bedingungen. Dass er diese Sünde unterlässt, dass er sie bereut im Herzen und dass er diese Sünde nicht mehr begeht, dass er entschlossen, dass er sich entschlossen, diese Sünde niemals mehr begeht. Wenn eine dieser Bedingungen nicht vorhanden ist, wird die Reue nicht angenommen. Wenn eine Sünde mit einem anderen Menschen zu tun hat, gibt es diese drei Bedingungen und noch eine Bedingung. Also die sind vier Bedingungen. Das vierte ist, dass er dem Geschädigten sein Recht zurück oder zukommen lässt. Das heißt, wenn es sich um Geld oder Ähnliches handelt, ihm dieses zurückzahlt. Wenn die Sünde mit dem Recht eines Sohn Adams, einem Menschen, zu tun hat, dann sind die Bedingungen für die Reue vier, diese drei und noch eine Bedingung. Und zwar, dass derjenige, der Sünde begangen hat, dass er bei dieser Person um Freigabe sozusagen und um Entschuldigung bittet. Wenn das Geld ist, dann muss ihm das sein Geld zurückgeben. Wenn es sich um eine Haddu Qasfin sagt, also wenn jemand einen anderen mit Unzucht vorgeworfen hat. Zum Beispiel, du sagst, diese Person begeht Unzucht, Sinne. Und du hast keine Zeugen. Du hast kein Recht dazu. Dann sollte man diese Person, die andere Person, um Gnade bitten. Wenn das ein Riba war, Riba, das wird hinter dem Rücken von dem anderen schlecht reden, zu Unrecht natürlich, dann sollte man auch natürlich diese Person um Verzeihung bitten. Und man muss von allen Sünden Reue zeigen. Wenn man aber von einigen Sünden Reue verlangt, dann ist die Reue richtig. Bei den Leuten, die Wahrheit vertreten. Das ist, eine Person begeht viele Sünden. Wenn diese Person manche Sünden, wenn er bei manchen Sünden Reue zeigt und bei den anderen nicht, bei den Sünden die Reue, indem man Reue gezeigt hat, inshallah ist das wird angenommen. Und die anderen Sünden bleiben noch. Und laut Beweise vom Koran und von Sunna und Konsens der Nation ist es Pflicht, Reue zu zeigen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Und wendet euch alles amt Allah reuvoll wieder zu, ihr Gläubigen, auf das ihr Heil erlangen mögt. Die Sura 24, An-Nur, der 31. Und Allah sagt, استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. Und ihr glaubt, kehrt zu Allah, Entschuldigung, und dass ihr euren Herren um Vergebung bittet und euch reuvoll ihm zuwendet. Surat Hud, die Sura 11, die Ayah 3. Und Allah sagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. Und ihr glaubt, kehrt zu Allah zurück in aufrichtige Reue. Surat al-Tahrim, die 66, die Ayah 8. Idhan barakallahu fikum. At-tawbatu lughatan min taba yatubu, ay idha raja'a. Wa shar'an ar-ruju'u min ma'asiyatillahi ta'ala ila ta'atih. Wa a'zamu tawba, at-tawbatu min al-kufri ila al-iman. Qala ta'ala, قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ثم يليها التوبة من كبائر الذنوب ثم من صغائر الذنوب والواجب على المرء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب. بارك الله فيكم. توبة روية sprachlich bedeutet zurückkehren. Sprachlich. Reue bedeutet zurückkehren. Und in der Religion, dass man von einer Sünde zu einer guten Handlung zurückkehrt. Wenn man eine Sünde begeht, dann muss man diese Sünde verlassen und zu Allah zurückkehren, indem man Gutes tut, gehorsam wird und nicht mehr diese Sünde begeht. Die wichtigste Reue, die wichtigste Tauba ist, dass man von Kufr in Iman zurückkehrt. Das wird, wenn man kein Muslim ist, dass man den Islam annimmt. Das ist die wichtigste Tauba. Dann, und das ist das höchste Niveau. Dann kommt, wenn man Muslim ist, dass man die großen Sünden verlässt und dass man diese großen Sünden nicht mehr macht. Dann, dass man Reue zeigt von kleinen Sünden. Und Pflicht ist, dass man von jeder Sünde, ob das groß oder so weiter ist, dass man Allah um Verzeihung bittet und um Reue bittet oder reuvoll zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt. أما شروط التوبة فالأول أن يكون العبد مخلصا أن يكون العبد مخلصا يعني بأن يقصد وجه الله تعالى في التوبة يعني لا تكون التوبة من أجل دفع أذية أو تحصيل مال أو لغير ذلك لا أن تكون نية التوبة لله خالصة الشرط الثاني الندم على ما فعل والتحسر على المعصية يعني مو واحد يتوب مثلا كان إنسان يزني أو كان يسرق فلما يسرق يشتري أحسن ثياب فيتوب يقول تبت أنا فشي مرة تكلم معه يقول لك يا أخي والله أيام الزنا كانت يا سلام ولما كنا نسرق كنا نلبس مثل العادي أما الآن شوف حالنا نسأل الله السلام هذا لم يتوب الشيخ لما يجهر بهذا الشيء ولا حتى لو بنفسه يعني حتى لو بنفسه تراود نفسه لا المراودة غير إنما أنه يكون في قلبي هذا المراودة مسألة الشيطان أمر آخر أما الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب الذي هو فيه يعني أن يترك الذنب يتركه تماما فمثلا إنسان كان مقصرا في بر والديه أن يبر الوالدين كان مقصر في صلة الرحم أن يصل الرحم يأخذ ربا يترك الربا كان يغش يترك الغش يترك الكذب أن يقلع خلاص ولكن هذا لا تسمى توبة إنسان يعني مثلا يقول لك يا أخي والله أنا تبت من الربا وبعدين يقول يأخذ ربا أو إنسان أنا تبت من الزنا وهو صاحبته معه عايش معها أو إنسان يقول لك يا أخي أنا تبت والله من الغيبة وتلاقيه يقطع ويأكل في لحوم الناس نسأل الله السلام إذن لابد من أن يقلع عن هذا الذنب وما يجاهر بالمعصية ما يجاهر بالمعصية بارك الله فيكم أما الرابع الشرط الرابع فهو العزم على ألا يعود إلى مثل هذا الأمر يعني يعزم أن يكون في قلبه عزما شديدا أنه خلاص أبدا لن أعود لهذه المسألة أما إنسان لأنه ما عنده فلوس يشتري خمر أو ما عنده مرة أو ما عنده مرة يزني معها فقال أنا تبت وهو ليس عازم على أن يترك الزنا والخمر فهذا كذاب في توبته وأما الشرط الخامس أن تكون في زمن قبول التوبة في زمن تقبل فيه التوبة يعني لا تكون التوبة عند الموت ولا تكون عند حلول الأجل نعم ما تكون هكذا عند الغرغرة أو عند طلوع الشمس من مغربها إنما تكون قبل ذلك و أن لا يكون فيها إصرار فهذه بارك الله فيكم أمور يعني جعلها أهل العلم للتوبة وهناك أمور مكملة للتوبة مكملة انتبه أن تكون مكملة منها ترك المكان الذي فيه المعصية بعد يروح للمكان المعصي ومنها الجلساء أن يتركهم إنه إذا كانوا هؤلاء يريد به الشر فما يبقى معه. ومنها التي كان بالمال الصالحة، وكمال التوبة أن يترك جميع الذنوب وليس فقط ذنبا واحدا، كمال توبة. لأن أهل العلم اختلفوا، هل إذا إنسان مثلا كان يزني، انتبه، يزني يسرق يكذب يغش، فتاب من الغش والكذب والسرقة وبقي يزني، منهم من قال كل هذه الأمور ما تقبل عنده التوبة، لأنه لو كان تائبا لكان ترك كل الحرام. ومن أهل العلم من يقول لا، يتوب الله عليه في الثلاثة ويبقى عليه الرابعة، ولكن كمال التوبة أن يترك كل الأمور. وهناك أمر خطير، وهو مسألة بارك الله فيكم الإصرار على المعصية، فهذه مسألة خطيرة جدا. فحتى لو كانت صغيرة من الصغائر وأصر عليها صارت كبيرة من الكبائر، فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. The author here رحمه الله تعالى أهد erzählt, was sie gelernten des Islam sagen diesbezüglich. Und zwar, sie sagen, dass die Reue oder Reue zeigen, zurückkehren zu Allah, Pflicht ist. Und das ist mit Sicherheit von Koran und Sunna und von Konsens. Und er hat nur drei Hauptbedingungen für Tauba gebracht. Und zwar, der meinte, du hast selber eine Sünde begangen. Das hat mit den Leuten nichts zu tun. Das hat mit einer Person nichts zu tun. Nur du mit Allah subhanahu wa ta'ala hast du diese. Dann sind das hauptsächlich drei. Erstens, du machst das nicht mehr. Zweitens, du bist im Herzen traurig, dass du eine Sünde begangen hast. Drittens, dass du dich entschlossen hast, dass du niemals diese Sünde mehr begehst. Wie ich schon erzählt habe, At-Tawbah bedeutet zurückkehren. Zurückkehren. Das bedeutet, du hast eine Sünde begangen, du kehrst zum Richtigen zurück, indem du die Sünde nicht mehr machst. Und die erste Bedingung dafür ist eigentlich erstmal Al-Ikhlas. Bitte aufpassen. Die erste Bedingung überhaupt ist Al-Ikhlas. Die richtige Absicht. Das wird, wenn du Reue zeigst, dann zeigst du diese Reue für Allah, weil deine Absicht für Allah ist. Nicht, dass man Reue zeigt, um etwas anderes zu erreichen. Das heißt, angenommen, ein Mann sagt dir, ein Arbeitgeber sagt dir, wenn du machst eine Sünde, du betest nicht. Wenn du mit dem Gebet anfängst, dann kannst du bei mir arbeiten. Dann kommt eine Person und sagt, ja, ich zeige Reue. Aber diese Person im Herzen zeigt keine Reue. Aber der betet nur, um diese Arbeit zu bekommen. Möge Allah uns bewahren. Das ist nicht Ikhlas. Das heißt, wenn man Reue zeigt, dann muss man für Allah subhanahu wa ta'ala tun. Wir haben kein Beichte im Islam. Dass man geht zu einem Papst oder zu einem Priester und sagt, ich beichte jetzt und so weiter. Ich habe das und das getan. Der sagt ihm, geh, du bist verziehen oder du bist vergeben. Keiner darf dir das sagen. Im Islam, deine Reue ist zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Die zweite Bedingung für Tauba ist, dass man Reue im Herzen hat. Dass man das bereut, was man gemacht hat. Was man getan hat, was man gesagt hat von Sünden. Wenn man das nicht hat, dann die Reue wird nicht gezählt. Das heißt, ich gebe ein Beispiel dafür. Eine Person hat Zina begangen. Eine Person hat gelogen. Eine Person hat geklaut und er hat mit diesem Geld schöne Bekleidung oder schöne Klamotten gekauft. Dann zeigt diese Person Reue. Aber weil die Reue nicht richtig ist, weil die Tauba nicht richtig ist, dann kommt diese Person und sagt, ach, in den früheren Zeiten war das besser. Ich habe viel Geld gehabt, ich habe so schön, schöne Klamotten gehabt, aber jetzt schau mal, nachdem man Tauba gezeigt hat, was mit ihm ist. Diese Person hat das nicht bereut und diese Person hat kein Tauba gezeigt, mit Sicherheit, ohne Zweifel. Deshalb, Barakallahu fikum, erstens, Ikhlas, deine Reue muss vor Allah sein. Zweitens, du musst das bereuen, was du gemacht hast. Wenn du überlegst, was du gemacht hast, dann bist du traurig dafür. Und nicht, dass du sagst, ja, das waren schöne Zeiten. Schöne Zeiten, haram. Möge Allah so bewahren. Drittens, man muss die Sünde sofort verlassen. Und das ist das Wichtigste. Das heißt, eine Person hat gelogen. Man muss mit Lügen aufhören. Eine Person hat betrogen, der muss mit Betrug sofort aufhören. Eine Person hat Zina begangen, der muss mit Zina sofort aufhören. Eine Person hat Riebe begangen, der muss sofort damit aufhören. Das ist eine richtige Reue. Aber wenn man Zina begeht und sagt man, ja, ich habe Reue gezeigt, dann lügt man. Wenn du Reue gezeigt hast, dann musst du die Sünde verlassen. Wenn du das nicht verlässt, dann gibt es keine Reue. Du hast keine Reue gezeigt. Und hier, Barakallahu fikum, etwas ist wichtig. Und zwar, was ist jetzt mit einer Person, die verschiedene Sünden begeht? Zum Beispiel, der begeht Unzucht, der begeht Lügen, der begeht Betrügen und so weiter von Sünden. Wenn er zum Beispiel nur von Lügen Reue zeigt, was ist mit den anderen beiden? Manche Gelehrten sagen, der muss alle Sünden verlassen. Ja, er muss alles verlassen. Andere Gelehrten sagen, wenn er eine Sünde verlässt und Reue zeigt, dann wird er angenommen, aber der hat noch Sünden. Deshalb sollte man von allen Sünden Allah um Verzeihung bitten. Viertens, die Entschlossenheit, dass man nicht mehr diese Sünden begeht. Das heißt, wenn jemand Reue zeigt, wenn jemand zu Allah zurückkehren will, wenn jemand zu Allah zurückkehren will, dann muss man Entschlossenheit haben, dass man diese Sünde nicht mehr macht. Aber dass eine Person die Sünde sagt, ja, ich sage jetzt Reue, und er macht die Sünde noch, oder der hat im Herzen, naja, ich mache diese Sünde nicht mehr für ein paar Tage, bis ich meine Sache erreicht habe, und dann mache ich das wieder. Wie zum Beispiel ein Mann, der will eine Frau heiraten und der Mann betet nicht. Die Frau sagt ihm, wenn du nicht betest, dann kannst du mich nicht heiraten. Der steckt das im Herzen, der sagt, naja, ich sage ihr, ich habe Reue gezeigt, ich werde beten. Dann betet er ein paar Tage, er heiratet die Frau, zwei, drei Wochen, verlässt er das Gebet. Weil er nicht entschlossen war, dass er diese Sünde verlässt. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum. Das ist die vierte. Al-Azm heißt das. Entschlossenheit, dass man keine Sünde mehr begeht. Fünftens. Man muss Reue zeigen in der Zeit, in der die Reue angenommen wird. Man muss Reue zeigen in der Zeit, in der Reue angenommen wird. Und zwar, nicht, dass man wartet, bis die Seele entzogen wird und beim Sterben, bei Trunkenheit des Sterbens, da sagt man, oh Allah, verzeih mir, das wird nicht angenommen. Das war mit Pharaon. Pharao. Er hat auch gesagt, ich glaube an den Gott von dem Volk Israel. Aber Allah hat ihm gesagt, Al-An, jetzt machst du das. Nachdem du die Zeichen Allah gesehen hast, machst du das. Das wird nicht mehr angenommen. Auch, Barakallahu fikum, zweitens, wenn die Sonne vom Westen aufgeht, dann wird die Reue nicht mehr angenommen. So, aufpassen, dass man sagt, ja, jetzt bereue ich. Oder zum Beispiel, ja, eine Person, die Polizei kommt und die erwischt ihn beim Klauen. Der sagt, oh Allah, ich sage jetzt Reue. Was? Ich sage jetzt Reue. Es gibt jetzt Strafe. Weil das nicht mehr geht. Du hättest Reue gezeigt vor dieser Sache und nicht danach. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum hier. Die Gelehrten auch sagen, es gibt dann sozusagen Bedingungen, die zusätzlich sind, die die Reue vollkommener machen. Vollkommener machen. Und zwar, dass man den Ort verlässt. Den Ort. Das heißt, wenn du an einem Platz bist und du weißt, wenn du dort bleibst, du wirst die Sünden begehen, dann musst du diesen Ort verlassen. Einen anderen Ort suchen. Zweitens, die Leute, die um dich sind. Wenn dein Freundekreis dich dazu beiträgt, dass du Sünden begehst, wenn du Reue zeigst, dann verlässt du diese Leute. Du bleibst nicht mit ihnen. Weil wenn du mit diesen Leuten bleibst, wenn du mit diesen Leuten bleibst, dann heißt das in diesem Zusammenhang, dass du die Sünde machen wirst. Deshalb zur Vollständigkeit oder zu sozusagen Vollkommenheit deiner Reue verlässt du den Ort und verlässt du die Freundekreis, den Kreis der Freunde, die dich dazu beitragen, dass du die Sünden begehst. Dazu wichtig ist natürlich, wenn das im Recht von den anderen ist, du musst ihre Rechte zurückgeben. Das ist sechstens. Yani sadis, shabtsans, fi haqq al-adami. Fi haqq wahid akhar, yajib an turja' huquqa. Bi ay kan, yajib an turja' huquqa. طب إذا ما استطعت ترجع حقوقه ماذا تفعل؟ قال أهل العلم تدعو له تدعو له تتصدق عنه تطلب من الله سبحانه وتعالى وإذا كانت نيتك صالحة إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يتوب عليك بارك الله فيكم sechstens wenn das im Recht von den anderen ist, das heißt, du hast die Rechte von den anderen genommen oder du hast mit anderen etwas Schlechtes getan, du musst ihnen ihre Rechte zurückgeben. Wenn du das nicht kannst, dann machst du Bittgebete für sie, du spendest für sie und so weiter. Also Barakallahu fikum, Reue ist sehr wichtig. Reue ist sehr wichtig. Und aufpassen. Am schlimmsten ist, dass man sozusagen entschlossen bleibt, die Sünde zu begehen. Dass man nicht sagt, möge Allah mir zum Beispiel die Möglichkeit geben, dass ich Reue zeige. Weil manche Leute, wal-iyadu billah, die machen Sünden, die machen Sünden, die machen Sünden. Und sagt, fürchte Allah, sagt, ist mir egal, ich mach weiter. Das ist nicht deine Sache, das geht dich nicht an. Ja, aber die Leute beim Sterben, die werden das wissen, was das bedeutet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Manche Leute denken, die Sache ist leicht. Derjenige, der Sünden begeht, der wird ein enges Herzen bekommen, der wird ein enges Leben haben, der wird nicht konzentriert sein in diesem Leben. Alles, was er tut, wird nicht klappen. Die Leute werden ihn hassen, die Leute werden sozusagen mit ihm nichts zu tun haben. Und manche sagen, schau mal, die Leute, die Sünden begehen, die sind jetzt sozusagen willkommen bei Kuffar. Ja, wenn das mal dein Maßstab ist, dass die Kuffar mit dir zufrieden sind, am Ende bist du mit den Leuten, die du magst und liebst. Möge Allah uns bewahren. يعني بعض الناس يظن الكفار إذا حبوه كذا لأنه يعصي الله قال لك يا أخي شوف فلان يعصي الله وشوف شلون وضعه عنده فلوس عنده كذا يا حبيبي هذا متاع الدنيا لكن يوم القيامة سيرى وفي القبر سيرى هذه المسألة ثم أتى المؤلف إلى الآيات الدالة على التوبة الدالة على التوبة فأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم التوبة ومن أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويجب أن يكون الإنسان صاحب همة إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون فنسأل الله السلام بارك الله فيكم دنكان the author رحمه الله تعالى zu den Ayat die belegen, dass man Reue zeigen muss und dass man die Leute zur Reue ruft. Aber diejenigen, die nicht glauben, die sind am schlimmsten. Wie Allah im Koran gesagt hat. In Surat Al-Anfal, die Ayah 55, Allah subhanahu wa ta'ala erzählt von diesem Land. Die nicht glauben, die sind am schlimmsten. Die wollen keine Reue zeigen, aber sie werden das bekommen, was sie getan haben in diesem Leben. Wenn nicht im Leben, dann am letzten Tag. Und seid sicher, Derjenige, der Sünden begeht, der wird niemals Ruhe im Herzen haben. Der wird niemals die Glückseligkeit haben. Wenn auch man sagt, doch, ich habe das. Aber das ist nur eine Spanne. Das ist, man hat etwas gemacht und da will man glauben, dass das richtig ist. Aber das ist falsch. Was falsch ist, bleibt falsch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch die Möglichkeit geben, dass wir das bereuen, was wir von Sünden machen. Und dass wir gute Diener werden, dass wir auf dem richtigen Weg des Islam befestigt bleiben. Und wir müssen etwas verstehen. Erfolg haben heißt, dass man zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt. Und inshallah, das nächste Mal werden wir, barakallahu fikum, dann anfangen mit den Hadithen. Mit den Hadithen, bi'idhni ta'ala. Das war ein Vorwort für das Thema, was wir inshallah das nächste Mal behandeln werden. Ja, bei der Tawbah. سمعت مرة مقولة أنه إذا تاب الإنسان يعني دعا التوبة وعاد إلى الذنب ثم تاب ثم عاد أنه في يعني عدد أن الله سبحانه وتعالى ما يقبل التوبة بعد صح هذا الكلام؟ لا غير صحيح اختلف فيه أهل العلم اختلف فيه أهل العلم وإنما الصحيح أنه طالما تاب الإنسان تاب الله عليه لذلك يقول تعالى لقد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب افعل ما شئت عبدي غفرت لك يعني افعل وتوب أغفر لك ولا يمل الله حتى تملوا أنتم لو فعلت كل شيء يا أخي لو أتيتني بقراب الدنيا خطايا ثم قيتني لا تشرك بشيء إلا أتيتك بقرابها أو بقرابها عفوا لو أتني بقراب الدنيا خطأ أتيتك بقرابها مغفرة فهمت فهمت يعني إنسان مثلا إنسان يزني تاب رجع زنا تاب رجع زنا تاب رجع زنا تاب رجع زنا تاب هناك بعض العلماء يقول هذا ما تاب لأنه ما عزم أما نحن نأتي لنية فعلا هو الرجل يقول أقسم بالله العظيم أنني عزمت على التوبة وأني مخلص في توبتي وأني أريد التوبة ولكن الشيطان يلعب فيني كل مرة واقع في المعصية فطالما هو يستغفر ويتوب إن شاء الله يتوب الله عليه هذا ديننا رحمة الله سبحانه وتعالى راغما أنف أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال له وإن زنى وسرق قال له وإن زنى وسرق والحديث سيأتي معنا أذنب عبد عبدا فقال ربي اغفر لي فقال الله تعالى لقد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب غفرت لك عبدي آخر الحديث افعل ما شئت غفرت لك طيب قد اشتلت أنا فخاذ من ذلك في استسمت أنا بيزون دي gleiche Sünde macht der macht die Sünde der zeigt Treue und dann Später macht er die gleiche Sünde und er zeigt Treue. Wird angenommen, weil manche Gelehrten sagen, das wird nicht angenommen. Ja, manche sagen das, aber in Wirklichkeit wird angenommen. Wenn die Reue wirklich für Allah ist und wenn man das bereut, wie eine Person, der sagt zum Beispiel, Wallah, als ich Reue gezeigt habe, das war für Allah. Aber der Shaitan hat mit mir gespielt, ich habe die Sünde begangen. Und so weiter. Es gibt dafür ein klares Hadith. Wenn man eine Sünde begeht und bittet Allah um Verzeihung, dann verzeiht Allah. Aber die Niyya ist maßgebend. Die Niyya ist hier maßgebend. Wenn die Niyya für Allah ist bei Tauba, dann wird Allah annehmen. Auf jeden Fall, wir werden das erklären, bi'idhni ta'ala. Wir sind heute ein bisschen zu spät, barakallahu fikum, weil wir auch zu spät angefangen haben. Subhan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك